Good morning. Guten Morgen. I hope you guys are loving Philippians. Ich hoffe, du magst den Philipperbrief. And I hope you're learning a lot of important things. Und ich hoffe, dass du viele wichtige Dinge lernst. So Paul had an amazing outcome of his suffering because of his right attitude. Paulus hatte also aufgrund seiner Einstellung ein großartiges Resultat seiner Leiden. So now go ahead and let's look at verse 15. Lass uns weitermachen und Vers 15 anschauen. It's true that there are some who preach Christ out of competition and controversy. Es ist wahr, dass es einige gibt, die Christus aus Konkurrenz und Streit predigen. For they are jealous over the way God has used me. Denn sie sind eifersüchtig auf die Art und Weise, wie Gott mich gebraucht hat. Many others have pure motives. They preach with grace and love filling their hearts. Viele andere haben reinere Motive. Sie predigen mit Gnade und Liebe, die ihr Herz erfüllen. Look at this. Schau mal. We think the mess in the church is a new thing. Wir glauben immer, das Chaos in der Gemeinde sei etwas Neues. But it's actually as old as the church is old. Aber in Wirklichkeit ist es genauso alt wie die Gemeinde. Think how much competition there is among Christians today. Überleg mal, wie viel Konkurrenz es heutzutage unter Christen gibt. That was the same when Paul was around. There was already competition in the body of Christ. Zu Paulus Zeiten war es genauso. Es gab damals auch schon Konkurrenz im Leib Christi. Think how many people are jealous over the way God uses other people. Denk nur daran, wie viele neidisch darauf sind, wie andere von Gott gebraucht werden. Paul experienced the same thing. Paulus erlebte das Gleiche. Instead of them rejoicing that God uses Paul so powerful, they were jealous. Statt sich zu freuen, dass Gott Paulus so erfolgreich gebrauchte, waren sie eifersüchtig. See, it's human nature. So ist die menschliche Natur. So we have to understand, as long as there are people, there will be these problems. Wir müssen also verstehen, solange es Menschen gibt, gibt es auch diese Probleme. You know, I keep telling people, ich sage immer wieder, if you're looking for the perfect church, whenever you found it, please don't join it. Wenn du die perfekte Gemeinde gefunden hast, dann werde bitte nicht Teil davon. Because in the moment that you've joined it, it's not perfect anymore because you are now part of it. Denn im Moment, wenn du dazukommst, ist sie nicht mehr perfekt, weil du nun Teil davon bist. You know, and Paul was very open, he was very outspoken, he wasn't hiding that. Paulus ist sehr offen damit umgegangen und hat keinen Hehl daraus gemacht. He didn't pretend that all the Christians were wonderful, beautiful, perfect people. Er hat nicht vorgetäuscht, dass alle Christen wundervolle, perfekte, nette Leute sind. No, he said, there is jealousy, there is controversy, there is competition. Nein, er sagte, dass es Eifersucht, Streit und Konkurrenz gibt. And look in verse 16, it tells us why. Und in Vers 16 sagt er uns warum. Because they know I've been destined for the purpose of defending the revelation of God. Weil sie wissen, dass ich dazu bestimmt bin, die Offenbarung Gottes zu verteidigen. For me, this is a staggering thought. Für mich ist das ein erschütternder Gedanke. If they know that they've been, like Paul has been destined for that purpose, then why would they do anything to work against him? Wenn sie wussten, dass Paulus diese Berufung hatte, warum haben sie dann gegen ihn gearbeitet? I mean, if I know that God has called you to do a certain thing, then I better leave you alone and support you. Wenn ich weiß, dass Gott dich für etwas Bestimmtes berufen hat, dann lasse ich dich das doch machen und unterstütze dich. He said they knew it and they were still trying to make his life difficult. Er sagt, sie wussten es und haben trotzdem versucht, ihm das Leben schwer zu machen. Look, schau. Once again, Paul's attitude is so beautiful and so Christ-like. Wieder einmal ist Paulus' Haltung so schön und Christus so ähnlich. What have we done so often? Aber was haben wir so oft gemacht? The people who fight us, the people who make life hard for us, who break our hearts. Die Leute, die uns bekämpfen, uns das Leben schwer machen und uns das Herz brechen. Especially the people who do it knowingly and purposefully. Besonders diejenigen, die es bewusst und absichtlich tun. They do it out of jealousy and competition. Sie tun es aus Eifersucht und Konkurrenz. What have we done so often? Und was haben wir so oft gemacht? We've defended ourselves. Wir haben uns verteidigt. We fought against these people. Wir haben sie bekämpft. We've tried to justify ourselves. Wir haben versucht, uns zu rechtfertigen. Hey, God is with me. God told me to do it. Stop fighting me. Hey, Gott hat mit mir und mir das aufgetragen. Also hör auf, mich zu bekämpfen. You know, Paul was so focused on serving Jesus and Jesus alone. Paulus war so darauf fokussiert, Jesus und Jesus allein zu dienen. He was so captivated in his heart by the great purpose of pushing the gospel forward. Er war im Herzen so von dem Gedanken gefesselt, das Evangelium zu verbreiten, that he had no need to defend himself. Dass er es nicht nötig hatte, sich zu verteidigen. He had no need to justify himself or explain himself. Er hatte es nicht nötig, sich zu rechtfertigen oder sich zu erklären. Neither did he feel the need to fight back those people. Noch empfand er die Notwendigkeit, diese Leute zurückzuschlagen. So look, also schau. Verse 17, he says this. In Vers 17 sagt er, those who preach Christ with ambition and competition are insincere. Diejenigen, die Christus mit Ehrgeiz und Konkurrenzdenken predigen, sind unaufrichtig. They just want to add hardship. They just want to add to the hardship of my imprisonment. Sie wollen die Beschwernisse meiner Gefangenschaft nur noch vergrößern. I mean, this is a really crazy thought. Das ist wirklich ein verrückter Gedanke. So Paul knew that these people wanted him to suffer more upon his suffering. Paulus wusste, dass diese Leute nur wollten, dass er noch mehr litt, als er es bereits tat. So what was his attitude? Was war seine Haltung dazu? God, please rebuke them. Gott, bitte weise sie zurecht. My brothers and sisters in Philippi, please fight for me. Meine Brüder und Schwestern in Philippi, bitte bekämpft für mich. Stop these people, I'm already suffering and they want to add more hardship to me. Halte diese Leute auf, ich leide bereits und sie wollen mir noch mehr Schwierigkeiten machen. Somebody come to my help, don't you see how unfair this is? Jemand komme mir zu Hilfe, seht ihr nicht, wie unfair das ist? Paul had a very clear understanding what was going on right there. Paulus hatte ein sehr klares Verständnis, was da vor sich ging. Look at his attitude in verse 18. Schau dir seine Einstellung in Vers 18 an. Yet in spite of all of this, I'm overjoyed. Doch trotz alledem bin ich überglücklich. Hang on. Moment mal. There are people that you know, they on purpose are trying to make your life hard. Es gibt Leute, von denen du weißt, dass sie dir absichtlich das Leben schwer machen. There are people that you know, they are driven by competition and jealousy. Und die von Konkurrenzdenken und Eifersucht getrieben sind. And not only don't you ask everybody to stop them. Und nicht nur bittest du nicht alle, sie aufzuhalten. But you are overjoyed? Sondern du bist überglücklich? How? Wie geht das? Well, tomorrow we'll find out. Morgen finden wir es heraus. See you guys. Bis dann.